Erlaubt mir, euch den riesengroßen Fehler zu verdeutlichen, den ihr gerade begangen habt. Über Jahre hinweg war mein Verhalten größtenteils zuvorkommend. Und nun, völlig unprovoziert, habt ihr unser harmonisches Verhältnis verletzt. Und mich dazu gezwungen, die rächenden Flammen von 1000 Sonnen auf euch niederprasseln zu lassen. Ihr möchtet eure Mütter für den Tag eurer Geburt verfluchen. So geht, Lu, geht! Und beginnt euer Leben in Angst, wissend, dass dann, wenn ihr es am wenigsten erwartet, das schwebende Schwert, das Damokles auf euch niederfahren wird, euch in zwei Teile schneidend. Und wenn ihr auf das rauchende Wrack blickt, das dereinst euer Leben war, werdet ihr den Tag bereuen, an dem ihr den falschen Fisch gegen euch aufgebracht habt. Ich glaube, er fand's nicht so witzig.